Sonnenallee. Sonntag. Kurz nach Sonnenhochstand. Höchststand. Hier komme ich nicht rein. Zwei Telefonzellen. Beide verrammelt. Eine leer. Sonnengelb. Oder doch postgelb. Vergessen. Ein bisschen Verkehr. Gegenüber der etwas andere Imbiss. Kismis heißt er. Und neben mir ein Haus. In Renovierungsarbeiten, ganz eingehüllt von Textilien, verhüllt. Das Straßenfest ist auch schon vorbei, war wohl letzte Woche. Naja, hier kein Gespräch.